Der Chef des linken Parteiflügels Lafazanis macht weiter Stimmung gegen seinen eigenen Partei und zugleich griechischen Regierungschef Tsipras. Sollte es ein neues Sparprogramm geben, mache die Einheit der Syriza-Partei gar keinen Sinn mehr, sagte Lafazanis einer Athener Wirtschaftszeitung. Regierungschef Tsipras verhandelt auch heute weiter mit den Geldgebern über die Auflagen für ein drittes Hilfspaket in Höhe von 86 Milliarden Euro. Bis auf Deutschland hatten sich in den vergangenen Tagen alle Seiten eher vorsichtig optimistisch geäußert, dass es vor dem 20. August zu einer Einigung kommt. An diesem Tag muss Griechenland 3,2 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank überweisen. Das wird aber wohl kaum ohne die Gelder aus dem Hilfspaket möglich sein. Die Auflagen für ein Hilfspaket kann Syriza-Chef Tsipras auch ohne seinen linken Parteiflügel durchs Parlament bringen. Sollte ihm jedoch, wie bereits zweimal geschehen, fast jeder vierte Syriza-Abgeordnete seine Gefolgschaft verweigern, hatte Tsipras selbst Neuwahlen in Aussicht gestellt. Die könnte es dann im Herbst geben.